sehen sie rot und schlagen dich tot. Sehen sie rot und schlagen dich tot. Doch wir vergessen dich nicht, denn für dich brennt immer ein Licht. Ein Licht wird für dich immer klingen, dass wir dann in Valhalla singen. Und wir lieben dich und